una pausa, facciamo dopo una pausa, io direi. Vi mache jetzt eine Pause oder diskutieren wir sofort? Facciamo una seconda. So, du kannst, wie du willst. Ma una seconda, facciamo una seconda relazione. Una pausa. La seconda relazione. Sì, sofort ist die zweite, wo ist jemand? Ja, hier. Ja. Ja, das ist nochmal. Ja, darf ich das ankündigen, ja? Ja. Nee, ich mach das wunderbar. Wir haben jetzt schon gesehen, Sie werden etwa eine Stunde, sagen Sie? Ich lebe sehr schnell, das kann sehr schnell gehen. Also ich denke, davon ab, dass ich da einbaue. Ich weiß gar nicht, passt Ihre Sache eigentlich dazu? Da gibt es Bezüge. Ja, das mache ich auch. Meine Damen und Herren, wir werden gleich mit dem zweiten Vortrag fortfahren. Das ist zwar eine Anstrengung, aber dann haben wir anschließend eine Pause und diskutieren dann, haben gut Zeit dann zur Diskussion. Wir wissen von gestern, dass diese Diskussion dann ja sicher sehr engagiert werden wird. Herr Thiemann hat ein Thema, was ist heute überhaupt noch heilig, was scheinbar nicht so gut zu dem passt, was wir eben gehört haben. Aber ich glaube, es gibt doch eine Reihe, ich hoffe und ich glaube, dass es gibt eine Reihe von Bezügen, denn um einen Philosophen verstehen zu können, muss man ihn ja in seine eigene Zeit übersetzen. Herr Thiemann ist ja selbst des Italienischen einigermaßen oder sogar sehr gut mächtig, hoffe ich jedenfalls. Ja. Und er wird deswegen zuerst seinen Text Deutsch vorlesen und anschließend seine eigene italienische Übersetzung vorlesen, wenn die nicht so ganz ausgefeilt ist, haben Sie sicher dafür Verständnis. Herr Thiemann. Ja, also ich möchte jetzt mit meinem Vortrag beginnen. Der Vortrag, den ich geschrieben habe, der ist eigentlich in seiner Form recht unkonventionell. Ich habe mich bei dem, was ich geschrieben habe, eigentlich nicht, sagen wir mal, ich habe keinen Vortrag gemacht, den man in der Hinsicht bezeichnen könnte, nun als Text analysierend auf Schopenhauer direkt bezogen. Der Text bezieht sich unter anderem auch auf Schopenhauer, aber im Wesentlichen auf den Begriff des Heiligen. In diesen Vortrag habe ich, wie Sie auf dem Ankündigungsblatt schon gesehen haben, getauft, was ist uns heute noch heilig? Die Fragestellung nach den Dingen und Angelegenheiten, welche uns heute noch heilig sind, wird dem einen oder anderen vielleicht vorkommen, die unpassende Forderung eines heuchlerischen, zu spät erschienenen Glaubenseiferers, der die Menschen zu Werten und Wertmaßstäben bekehren will, die längst jeden greifbaren Inhalt verloren haben. Ich habe mir jedoch ganz bewusst dieses Thema ausgesucht, um ganz sachlich, aber doch nicht ohne Leidenschaft, ein Anliegen vorzubringen, das ich für sehr wichtig für uns halte und das auch sicher nicht des oft zitierten aktuellen Bezugs entbehren wird. Auch hoffe ich, dass es dabei nicht zu leicht verdaulichem Geplauder konvertiert. Heilig ist ein Begriff, den wir eigentlich nur vom Religiösen her kennen. Dieser will einer Sache metaphysische Unantastbarkeit zusprechen, sie unnahbar und zu einer religiösen Nobilität weit über dem banalen Gerangel unseres miserablen menschlichen Daseins machen, entgleitet aber dabei nur zu gern in mystische und unfassbare Bereiche. Ich habe hier diese Definition des Heiligen extra an den Anfang gesetzt, weil es mir also für eine Diskussion um das Thema der Heiligkeit an sich sehr wichtig erschien, erstmal zu sagen, was ist heilig überhaupt? Denn wenn man das vorher nicht festgesetzt hat, dann schwimmt man bei einer Diskussion um das Heilige im Leeren rum und dann kommt am Ende nichts dabei raus. Das heißt, ich kann erst das Heilige und das Umfeld des Heiligen zu fassen kriegen, wenn ich erstmal gesagt habe, was ich mir darunter vorstelle, sonst schwebe ich ja nachher vollkommen in der Luft. Diesen Begriff, also das Heilige, möchte ich nun etwas anders, aber deswegen beileibe nicht profan verstanden wissen, indem ich ihm den religiös-mystischen Aspekt nehme und ihn einfach nur als inhaltsschwanger und erhaben definiere. Was ist uns heute überhaupt noch heilig? Das ist eine Frage, auf die man getrost antworten kann, offensichtlich recht wenig. Die Besucherzahlen der Kirchen haben rapide abgenommen. Der Glaube an die christliche Religion ist bei einem großen Teil der Bevölkerung tiefgreifend erschüttert und viele Menschen wenden sich nun in der unbewussten Gewissheit des Fehlens jeglichen fundierten und sicheren Halts in der Gesellschaft obskuren Irrlehren wie zum Beispiel der Bhagwan- oder Moon-Sekte zu, wobei sie erstaunlich ist bei den offensichtlich geschäftstüchtigen und doch eigentlich sehr materiellen und weltlichen Zielen von solchen Sekten, dass eine derartige Vielzahl von Menschen sich einem solchen religiösen Wahn noch verschreibt, was doch eigentlich zu denken geben müsste und eigentlich die irrationale Natur des Menschen in ganz drastischer, sofort daliegender Weise sofort zum Ausdruck bringt. Wenn man sieht, dass Menschen, wie wir alle sind, dazu neigen, sich einem solchen offensichtlich materialistisch organisierten Sekten zuzuwenden. Andere suchen ihr Heil hingegen im reinen Materialismus, ohne das dadurch dem tief im Menschen verwurzelten Bedürfnis nach seelisch-intuitivem Halt Genüge getan würde. Mit anderen Worten, auch diese finden kein geistiges Fundament in ihrer auf ein fruchtloses Materialdenken reduzierten Weltanschauung. Also was ich hier genannt habe, fruchtloses Materialdenken, das kommt für mich vor allem zum Ausdruck in solchen Zeiterscheinungen, wie das jetzt so besonders evident ist in den aus Amerika importierten Sendungen wie Dallas oder Denver, in dem so eine verheuchelte Pseudo-Wertskala geschaffen wird, in dem aber am Ende nur der letzte Sinn das Materialdenken ist. Und jeder versucht, an den materiellen Werten sich zu halten und das Materialdenken an sich auch das Einzige ist, was die Leute dann in Aktion hält. Ich kann mir zumindest kaum vorstellen, dass früher ein Drei-Groschen-Roman eine derartige generelle Bedeutung und Verbreitung gefunden hätte, wie das heute mit so einer Fernsehsendung oder mit solchen Fernsehsendungen im amerikanischen Blechaufbauschungsstil der Fall ist. Werte jeder Art sind es dadurch, dass sie nicht nur etwas zu sein scheinen, sondern einfach etwas sind und somit keine ideellen hohlen Nüsse darstellen, welche uns zum Beispiel einige Ideologien als Heilswege vorzuspiegeln versuchen. Diese Werte sind ganz im Gegensatz zu den heute oft vertretenen im Wesentlichen objektiv zu bestimmen, obwohl sie vom subjektiv geprägten Intellekt absolut gesetzt werden müssen. Hier schließe ich auch direkt an den Vortrag, den Herr Professor Miri gehalten hat, aus dem Grunde, weil seine These ja auch erst einmal im Wesentlichen eine Erklärung ist, Schopenhauers Theorie vom Genie als dem am höchsten gesteigerten Bewusstsein, das damit quasi der Objektivität gleichkommt, beziehungsweise die Objektivität ist. Das ist ja der Sprung, den Schopenhauer gemacht hat und den er ja im Grunde auch nie ganz kitten konnte, weil wir als Subjekt immer subjektiv sind, aber er hat in der Abspaltung des Intellektes im Individuum des Genies den Spezialfall gefunden der reinen Objektivität. Diese Werte sind ganz im Gegensatz zu den heute oft vertretenen Ansichten im Wesentlichen objektiv zu bestimmen. Im Sinne jetzt auch, und da schließe ich direkt an Schopenhauer an, des Genies als der Person mit dem am höchsten gesteigerten, geradezu schon objektiven Bewusstsein. Obwohl sie vom subjektiv geprägten Intellekt absolut gesetzt werden müssen. Damit setzen sie immer eine gewisse Willkür und Selbstherrlichkeit voraus, welche diese Werte ins schlecht Fassbare und Unangreifbare entgleiten lassen, ihnen aber gleichzeitig eine höhere Rechtfertigung verleihen, die metaphysisch sein muss, aber nicht religiös sein darf. Wäre sie nämlich derartig, entzöge sie sich vollends dem menschlich Fassbaren und würde somit nur allzu schnell ein Opfer religiöser Glaubenswünsche, die allzu oft nur der schlecht haftende Lack für jegliche Art der Heuchelei ist. Wer ist dann aber überhaupt noch fähig, Werte zu erneuern, anderen sie zu vermitteln und damit eine dringend nötige, geistige Frischzellenkur durchzuführen? Hier denke ich nun keinesfalls an den Superuomo, der Nietzsche vorschwebte. Die Forderung nach einem solchen Individuum erscheint mir nämlich als ein den Menschen überforderndes Postulat, welches dem Größenwahnsinn leicht Tür und Tor öffnet. Nun, wie muss der wertschaffende Mensch denn dann beschaffen sein? Ich möchte jetzt einmal ganz schlicht umreißen, wie ich mir einen solchen Menschen vorstelle, auch wenn ich dadurch Gefahr laufe, als arrogant und weltfremd verschrien zu werden. Der Mensch, welcher fähig ist, Werte zu setzen, hat damit die Legitimation, dies zu tun. Er braucht weder eine Absicherung von oben, noch den Segen all derjenigen, die Werte brauchen, sie aber nicht bestimmen können. Dieser Mensch schafft Werte, die durch ihre ideelle Effizienz, in Anführungsstrichen, für ihn bürgen, ihn bestätigen und stützen. Das ist wieder meine These, dass alle Dinge, die auf der Welt passieren, ihre letzte Rechtfertigung und ihre letzte Richtigkeit erst durch die Erfahrung beweisen und durch nichts anderes. Und diese Erfahrung wird vorprognostiziert in der objektiven Erkenntnis, objektiv jetzt wieder in Anführungsstrichen, des Genies, als reines Subjekt der Erkenntnis, im Sinne Schopenhauers. Dieser Mensch schafft Werte, die durch ihre ideelle Effizienz für ihn bürgen, ihn bestätigen und stützen. Jeder wirkliche Wert ist erhaben, was man aber auf keinen Fall mit Arroganz verwechseln sollte, ein Adjektiv, das man nur zu gerne denjenigen andichtet, welche Werte schufen. Dieses geschieht leicht, wenn man den Unterschied zwischen stolzer Würde, Grandezza, und plumpen Hochmut nicht zu erfassen vermag. Leider leben wir heute in einer Zeit der Entwertung aller Werte, der laut Nietzsche die Umwertung aller Werte folgen soll. Eine Prophezeiung, die aufgrund der nihilistischen Zeitentwicklung nicht als abwegig anzusehen ist. Die Werte und Maßstäbe unserer 2000 Jahre alten christlich-abendländischen Kultur haben sich immer mehr in hohle Konserven verwandelt, für deren wachsenden Rostbefall wohl der platte Rationalismus verantwortlich zeichnet, der meiner Meinung nach in Karl Marx seinen bedeutendsten ideologischen Fürsprecher gefunden hat. Dieser erlag wahrscheinlich dem Irrtum, die Erscheinungen für das eigentliche Wesen der Welt, das Ding an sich zu halten. Ich schließe mich wieder an Herrn Professor Miri, insofern als ich sowohl Marx, der ja auch ein Schüler von Hegel war, in die Reihe der Philister einordne und ihn damit des vernunftbetonten bzw. systematischen Denkens bezichtige, im Gegensatz zu der anschaulichen Erkenntnis des Genies, das heißt also im Gegensatz zu der höchsten Objektivität, die dem Menschen vermöge der klaren Anschauung des Genies zuteil werden kann. Dabei ließ er sich von mythologischen, pseudoreligiösen Grundwünschen der Menschen leiten, was unweigerlich einen subjektgebundenen, halbideellen und abgeschmackten Rationalismus hervorbrachte, der seine ganze Verlogenheit, vor allem heute in Anbetracht der zur marxischen These völlig konträren Gesellschaftsentwicklung und des Versagens marxischer Theorien in Praxis vollends unter Beweis gestellt hat. Marx war ein eminenter Kopf, ein Sozialökonom und Systematiker, aber es fehlte ihm einfach die anschauliche Erkenntnis des Genies, die notwendig ist, um tiefe Wahrheiten zu erschauen, die man weder errechnen noch wissenschaftlich prognostizieren kann. Damit steht er im krassen Gegensatz zu dem mit seiner Philosophie zwar erfolglosen Arthur Schopenhauer, dem die schlecht schmeckende Wahrheit aber lieber war, als jeder systematische Weltverbesserungsoptimismus, der zwar den Menschen gefällt, aber keine tiefere philosophische Einsicht vermitteln kann. Den Absatz, den ich hier eingefügt habe, mit den pseudoreligiösen, mythologischen Grundansichten des Menschen und Grundwünschen, den habe ich direkt von Schopenhauer entlehnt, und zwar bezieht sich er dann direkt in seiner Welt als Wille und Vorstellung nicht auf Marx, sondern auf Hegel. Und ich bin da ganz seiner Meinung, dass insofern Schopenhauer, obwohl er auch ein Mensch seiner Zeit war, war er kein Kind seiner Zeit Und das ist der große Unterschied zwischen Marx und Schopenhauer. Marx war ein Kind seiner Zeit. Deshalb ist auch seine Philosophie nach seinem Tod und mit durch die Zeitentwicklung widerlegt worden. Er war seiner Zeit in keiner Weise voraus. Er war ein Kind seiner Zeit. Schopenhauer war ein Mensch seiner Zeit, aber er dachte über seine Zeit hinaus. Und das ist ein großer Unterschied zwischen diesen beiden Köpfen. Und deshalb ist Schopenhauer durch die Erfahrung bestätigt worden und Marx durch die Erfahrung widerlegt worden. Heute nun sind wir so weit, dass wir alles Platte in die Breite treten, ohne dass es dabei eine Tiefe gewinne. Auch die Technik, das große intellektuelle Hilfsprodukt des Menschen, vermag nicht über diese Situation hinwegzutäuschen. Im Grunde ist die zunehmende Technisierung nur ein Ausdruck für die ideelle Armut unserer Zeit. Die versucht mit immer weitergehenden physischen Erleichterungen und psychischen Zerstreuungen der Gier der Menschen nach Befriedigung ihrer durch den Zeitgeist als selbstverständlich suggerierten Glücksansprüche Genüge zu tun. Wir hatten noch nie eine Zeit, die den Leuten derart einsuggeriert hat mit allen Mitteln, es wäre das Erdenglück zu holen. Das ist einzig, was wir heute haben. Diese Vermittlung, dieses Eingepauke in die Bewusstseinsstruktur der Menschen von Jugend an, alles sei machbar. Das ist ein absoluter Unsinn, der auch im Grunde vollkommen jeglichen Pessimismus oder sogar Fatalismus, den man haben sollte, entbehrt. Da halte ich es persönlich noch vernünftiger, wie wenn man die Italiener, wenn man es macht wie die Italiener manchmal, dass man sich die Einstellung angewöhnt, das Chaos sei ohnehin nicht aufzuhalten. Nach 3D-Show und Walkman-Berieselung in Konzerthallenlautstärke wartet unsere ausgereizte Psyche auf den physischen Knockout, den Day After. Was kann uns retten, wirklichen Halt geben, erhalten und uns wieder produktiv und schöpferisch machen? Weder die ausgelatschten Ansprüche des christlichen Abendlandes noch die inhaltsleeren Produkte unserer technisierten Gesellschaft werden den hohlen Kern eines sinnentleerten Zeitgeistes wohl zu füllen vermögen. Was aber muss dann her, was hilft uns unvollkommenen Menschen, dem Nihilismus zu entrinnen, uns wieder geistig und ethisch aufzurichten, ohne dabei liederliche Heuchler zu werden? Hier ist es wohl interessant zu beobachten, dass viele Menschen, die nach alten, jetzt größtenteils schon überkommenen Maßstäben leben, da ihr gesunder Menschenverstand und ihr Charakter ihnen diese Handlungsweise nahelegt, einen Lebensstil haben, der zwar größtenteils zeitentfremdet ist und nicht konform geht mit dem Handeln der übrigen, aber erstaunlicherweise einen großen praktischen und ideellen Reichtum hat, welche allerdings durch seine vorwiegend unbewusste und unintellektuelle Grundlage leicht zum Opfer von Scharlatanen wird, die dieses Handeln für ihre Zwecke missbrauchen und somit gute Absichten für unlautere Zwecke benutzen. Wie viele aufrichtige, wertvolle Menschen mit einem naiven Glauben und guten Anlagen, Treue und Stolz sind nicht schon benutzt worden. So hat die katholische Kirche in Spanien im sogenannten Siglo de Oro, im sogenannten Zeitalter Spaniens, die Menschen auf ihre inquisitorisch-reaktionäre Linie eingeschworen und trägt keine geringe Schuld an den vielen Opfern im sogenannten Befreiungskrieg gegen die Franzosen zu Anfang des 19. Jahrhunderts, in dem viele edle und aufrichtige Spanier in falschem Idealismus gegen einen geistigen Avantgardismus antraten, um die verkrusteten Verhältnisse zu stabilisieren und sich nachher in der alten und fortschrittsfeindlichen Gesellschaftsstruktur wiederzufinden. Falsch verstandener Idealismus, der zur eigenen Verderbnis beiträgt und die guten Anlagen in selbstzerstörerischer Weise gegen das Ich wendet. Ich habe unter vielen Fällen dieser Art absichtlich das Beispiel Spaniens gewählt, weil es mir wegen des extremen Charakters dieser Nation besonders signifikant erschien. Das heißt, ich meine vom Nationalcharakter her, um dieses Wort mal zu gebrauchen, wenn man die Spanier nimmt und man hat mit einer besonders extremen Reaktion, gibt es ja diesen Spruch in der spanischen Seele, im spanischen Geist, der Spanier hat mindestens zwei Seelen in seiner Brust, und insofern meine ich, dass in einer so veranlagten Nation diese beiden Pole wegen der Extremität besonders krass hervortreten, was in anderen Fällen nicht der Fall ist. Bei uns Deutschen ist es zwar so, dass wir in allem extrem sind, im Guten wie im Schlechten, im Guten wie im Schlechten, aber wir sind nicht verrückt, wie zum Beispiel die Spanier im Guten wie im Schlechten. Das katholische Element in einer vom Charakter her so heidnischen und exaltierten Nation, deren markantische Lebensfreude und tiefe Melancholie und Resignation, ja oft beides zugleich, im berühmten Tanz Andalusiens, dem Brenn- und Siedepunkt ehemaliger Kulturen von Weltbedeutung zum Ausdruck kommt. Jetzt habe ich hier den kleinen Fehler gemacht, dass ich Cante Rondo, also den klassischen andalusischen Gesang mit Flamenco gleichgesetzt habe, was ein klassischer andalusischer Tanz ist, das kann man eigentlich nicht machen, das wissenschaftlich nicht ganz korrekt. Dieses katholische Element war für Spanien nur so lange sinnvoll und brauchbar, als es sich selbst für nichtig erklärt hatte, das heißt selbstherrlich und selbstgerecht, gegen die eigenen Grundsätze verstieß und den religiösen Autoritätsanspruch mit unverhohlenem Pathos und durch die Umsetzung ins Weltliche, ins Höhere transformierte, wodurch Heuchelei jedes Sinnes entbehrte. Also der Verstoß im Grunde gegen die Bibel und so weiter ist im Spanischen teilweise so extrem gewesen, dass Leute einen Status gekriegt haben in der Kirche und auch politisch, den sie von dem, was sie gemacht haben, ganz offen nicht hätten haben dürfen, wobei aber keiner versucht hat, das irgendwie zu vertuschen. Also es gibt da Fälle wie den Judenhetzer Vicente Ferrer oder einen anderen Heiligen Ramon Llull, die alles andere als besonders moralisch gewesen sind, zumindest in ihrer ersten Lebensphase. Diese Freisetzung ursprünglich vorhandener Werte machte das spanische Siglo de Oro erst möglich. Heute hingegen ist nur noch die Hülle einziger Ansprüche vorhanden, die der optimalen Entwicklung der Virtu eines Volkes eher hinderlich als von Vorteil ist. Im aufgeführten spanischen Fall kommt die ungestüme ursprüngliche Kraft und Nobilität noch in gewissen Symbolhandlungen zum Ausdruck und hier vor allem in den sogenannten, und jetzt habe ich mir eine Sache ausgesucht, die vielleicht lächerlich wirkt, die ich aber trotzdem als für das, was ich hier gewählt habe, richtig, die mir trotzdem als für das, was ich hier gewählt habe, als richtig erschien. Und zwar kommt dieses zum Ausdruck in den sogenannten Corridas de Toro, dem Stierkampf, der eine urheidnische, vollkommen unchristliche, vor allem unkatholische und dämonische Symbolhandlung ist, in welcher der Mensch mit Geschick und Talent und dazu Hilfenahme lang andauernder, harter Disziplin gegen die brachiale, ungestüme Gewalt des Kampfstieres, der obwohl von starkem Charakter und ganzer Natur, bravo, ginoble, am Ende dem harten, agilen und eleganten Edelmut des aufrechten Stierkämpfers weichen muss, indem er ganz ohne materielle Zwecke sein Leben lässt. Ich glaube, es ist kein Wunder, dass eine solche heidnische, edle und zweckentbundene Symbolhandlung heute als barbarisch und irrational verschrien ist. Unsere Zeit verherrlicht die Mittelmäßigkeit und hat Angst vor jeder wahren Stärke, vor jedem echten Mut und jeder gehaltvollen Leistung. Werte werden nur noch an einer profanen Leistungsskala gemessen, womit die Anmaßung der hundertprozentigen Messbarkeit einer Leistung begangen wird und man jede Wertschätzung für null und nichtig erklärt. Hier möchte ich auch direkt anschließen an den Vortrag von Herrn Dr. Schirmacher von gestern. Und zwar aus dem Grunde, weil ich glaube, dass man, wenn man die Heiligkeit so benutzen will, benutzen jetzt ganz bewusst Gebrauch, dass man, indem man sie pragmatisch verwendet, allen Menschen diese nahelegt, im Sinne der Willensverneinung, als das kleinere Übel und der einzige Ausweg, der Zeitlage zu entfliehen, dann ist das zwar alles richtig und gut und schön und logisch durchdacht, nur ein kleiner Haken ist dabei. Der Begriff heilig geht dabei baden. Wenn man diese Theorie macht, wenn man diese Überzeugung hat, und in dieser Weise denkt, ist der Begriff heilig hinfällig. Dann ist er sowohl verweltlicht, was ich hier auch machen will, aber er ist auch noch vollkommen profanisiert, also unheilig geworden. Er ist nicht mehr heilig. Das ist eine Sache, die meines Erachtens dann nicht mehr heilig wäre und insofern keine Heiligkeit mehr darstellen würde. Man versucht das, was an Tiefe fehlt, durch Enthusiastisches in die Breite treten zu vertiefen, jedoch wen wundert's ohne Erfolg. Alles klar, ist das Motto unserer unphilosophischen Zeit. Alle Menschen, nunmehr von einer panischen Angst vor dem Untergang ergriffen, wollen nur noch eins, in Frieden leben. Aber können wir in Frieden leben? Haben wir es je gekonnt? Meiner Ansicht nach nicht. Folglich kann uns auch die Quasi-Verurteilung zur Mittelmäßigkeit durch die heutige brisante Zeitsituation, verursacht durch die neue Waffentechnik und eine sogenannte Weltpolitik, nicht vor der ewigen Aggression in allem Lebendigen und dem daraus resultierenden Bottenkampf um das Primat des Stärkeren retten. Meines Erachtens leben wir heute, und man verzeihe mir diese pathetische Emphase, an einem Wendepunkt in der Weltgeschichte, konkreter und sachlicher formuliert, in einer Phase der Potenzierung und Selbstvollbringung des Willens durch den Intellekt bis kurz vor den Exitus. Die entscheidenden Begriffe unserer Zeit sind auf der einen Seite Angst und Mittelmäßigkeit, auf der anderen Seite Größe und Apokalypse. Noch nie vorher in der Weltgeschichte war eine Polarisierung dieser beiden Seiten so ausgeprägt wie heute. Noch nie wurde dem Menschen eine Vereinigung dieser Begriffe, das heißt ein vernunftbetontes Leben mit charakterlicher Stärke und Linie, so schwer und beinahe unerreichbar gemacht wie heute. Nein, unsere Zeit ist keine Zeit mehr des Heldentums, was übrigens schon oft bemerkt wurde. Sie muss notgedrungen eine Zeit der Vernunft sein, der abgeschmackten Vernunft. Hier liegt doch gerade eine große Gefahr für uns Menschen, und zwar völlig unerwartet. Der Mensch hat ein geradezu unstillbares Bedürfnis nach dem Irrationalen. Also das habe ich, das ist im Grunde ein Zitat von dem Herrn Mende, was ich eigentlich auch für richtig halte, deshalb habe ich es auch fast wörtlich übernommen. Nach dem Irrationalen, Unerklärlichen, durch welche er seine lebenshungrigen Urinstinkte befriedigt sieht, durch diesen Bedürfnis, auf die Dauer nicht Genüge getan, sucht er anderweitig Genugtuung. Nur daher sind die zahllosen und monströsen, abartigen und jeglicher Wertsetzung zuwiderlaufenden Zerstreuungsversuche der Jetztzeit zu erklären. Die irrationale Natur des Menschen, die zurzeit unter mangelnder Erfüllung ihrer selbstzerstörerischen Sehnsüchte leidet, sucht nach Ersatz in Form von Reizungsmitteln, die ihr den erwünschten bakantisch-destruktiven Orgasmus ihrer süchtigen Sinne versprechen. Wir merken, diese Suppe so ganz ohne den Salz des Schrecklichen schmeckt recht fad. Nun will ich nicht etwa so unvernünftig sein, uns das zu wünschen, was den Menschen früherer Epochen, und man verzeihe mir meine doch schon makabre Art, das Salz in die Suppe brachte, denn das hieße heute, wie sich logisch einfach folgern lässt, nur noch Selbstzerstörung. Kurz und gut gesagt kann man sagen, unsere Zeit hat ein in sich gespaltenes Wesen. Aber man hüte sich, dieses wieder in zwei klar definierbare Geschlechter zu verwandeln. Nun wird man mir vielleicht sagen, glaubst du denn, einen Weg aus dieser Situation zu wissen? Sicher bin ich nur in der Überzeugung, dass auch ich hier keine Patentlösung anbieten kann, die Ratschläge in Lebensfragen überhaupt immer äußerst schwierig sind, und Weissagungen in ein Zeitalter zu leicht den Anspruch der Anmaßung tragen. Folglich kann ich nur einen Leitspruch anbieten, den ich für mich als verbindlich akzeptiert habe und der mich zumindest ein wenig den nihilistischen Akzent unserer Zeit vergessen lässt. Er heißt ganz einfach: Leben mit Würde. Würde hier definiert als die einem Menschen Kraft seiner Haltung und Charakters zukommende Wert. Als der einem Menschen Kraft seiner Haltung und Charakters zukommende Wert. Das ist heute schwieriger denn je, da wir heute alle ein kollektives Schicksal erleiden und eine Individualisierung zum größten Teil unmöglich ist. Aber mit Mut und Charakter ist es wohl doch noch möglich. Wir Menschen haben einen Hang zur Schwäche und diejenigen von uns, die einen Hang zur Stärke haben, gehen leider nur allzu oft unter. Sie werden gehörnt von einer Umwelt, die die ungeschriebenen Gesetze der Würde nicht kennt und wenn doch sie nicht achtet. Folglich erfordert dieses ganz und gar unklassische Zeitalter kein Heldentum der Waffe, sondern ein geistig-charakterliches, durch welches sich das andere, also das der Waffen, in seiner wahren Form sicher auch einmal auszeichnete, heute aber von den Umständen ad absurdum geführt wird. Der Mensch von Würde hält Stand, oder versucht es wenigstens, und strebt danach für sich und andere einen Weg vorzuleben, den Weg der Würde. Ich habe jetzt an mein Referat noch ein Gedicht angeschlossen, mit dem ich eigentlich meine Geisteshaltung zum Ausdruck bringen möchte, und das schließe ich jetzt direkt an. Das Gedicht heißt Lebenslage, Lebensklage. Man braucht sich doch nur umzugucken, schon muss man heftig um sich bucken. Ist denn das Elend auf der Welt das Einzige, was ewig hält? Krankheit, Tod, Hass und Verderben scheinen sich eisern zu vererben. Vieles haben edle Menschen schon versucht, aber haben sie Linderung dafür verbucht? Nein, das Dasein ist kein Regenbogen, auf dessen Farben man kommt nach oben. Vielmehr ist es ein tückischer Morast, der uns oft nicht mehr als eine Last. Ich suche den Menschen, der weiß eine Lösung, für den der Tod nicht ist die Erlösung. Vielleicht gibt's einen, der weiß zu leben, ohne vor den tiefen Abgründen zu beben. Ja, ein Mensch, der Rechtfertigung ist, der weiß zu leben, auch im tristesten Mist. So einen finden, dann könnte man verwinden, das lumpige Leben aus würgenden Binden. So, das war im Wesentlichen mein Vortrag. Ich gehe da dann direkt zu der italienischen Übersetzung über. Ora voglio fare la mia relazione in italiano. Ci saranno sicuramente qualche errore, perché è molto difficile per me, come tedesco, fare una relazione in italiano. Chiaro. Prendiamo già il fatto che sì, sì. È già tanto del sì. Il sacro eroe oggi, la questione delle cose ed affari che per gli uomini oggi ancora sono cose sante, è una questione piuttosto difficile, che sembrerà a qualche persona come la domanda di un ipocrita religioso che è nato troppo tardi. Forse credono che lui voglia convertire gli uomini a valori ed a scale di valori che da molto tempo hanno perduto i suoi propri contenuti. Mi sono però coscientemente deciso a porre questa questione per riferire senza fervore, ma non senza ardore, i miei argomenti di cui credo che siano molto importanti per noi. A questo tema non mancheranno aspetti attuali, ma senza convertendosi per questo in una cosa banale. Sacro è un concetto che conosciamo solo da cose religiose. Questo vuole concedere a una cosa, a una persona, intangibilità metafisica, vuole farla inaccessibile e molto di sopra alle cose volgari di tutti i giorni. Questo è talvolta pericoloso, perché il concetto sacro può facilmente scivolare a sfere metafisiche. Voglio che si intenda questo concetto un poco ad altro modo, prendendogli l'aspetto religioso e metafisico e definendolo come pieno di contenuto e nobile. Che cosa è del tutto sacra per noi oggi? È una questione a cui si può rispondere semplice, ovviamente quasi niente. Il numero dei frequentatori delle chiese ha diminuito su vasta scala. La fede nella religione cristiana è commossa in una grande parte della popolazione cristiana. Per conseguenza, molte persone disertano a oscure dottrine come la setta di Bhagwan o Moon, perché hanno la coscienza istintiva della mancanza totale di una base fondata e sicura nella società di oggi. Altri, al contrario, cercano la loro fortuna in un materialismo puro, pur senza essere soddisfatti per questo. In altri termini, anche questi non trovano forza morale nella loro ideologia ridotta ad infertile materialismo. Ogni vero valore lo è a causa del vero contenuto che c'è dentro e non a causa delle apparenze. Per questo essi non sono noci senza contenuto che qualche ideologia vuole dimostrarci come via alla felicità. In contrario alle opinioni generalmente pubblicate, questi valori sono definibili, obiettivo, sebbene debbano essere definiti assoluti dall'intelletto soggettivo. E questo è mia referenza alla sua relazione. Così c'è sempre arbitrio ed autoritarità. Questa parola esiste? Sì. Come condizione di quelli che li fanno sublimi ed inattaccabili. Il risultato di questa sublimità sarà una legittimazione superiore che deve essere metafisica, però non deve essere religiosa, perché essendo questo sarebbe fuori della concepibilità umana. La concepibilità umana è il criterio di tutti i valori, perché senza quella è facilmente possibile che diventino vittima di una vernice religiosa che spesso è sola la vernice malfatta di qualsiasi genere di ipocrisia. Beh, chi è poi del tutto capace di fare dei nuovi valori, conciliarli ad altri e fare per questo una cura di cellule fresche spirituali? Con tutto ciò non penso mica al superuomo creato da Nietzsche. La domanda per tale individuo mi sembra una domanda che esige troppo dell'uomo. Questa apre facile la porta alla megalomania. Dunque, come deve essere fatto l'uomo creativo? Ora voglio delineare semplice come mi immagino tal uomo creativo, anche correndo rischio essere malfamato come arrogante ed ignaro del mondo. L'uomo che è capace di fare dei valori ha legittimazione di fare questo. Né ha bisogno dell'assicurazione dal cielo né della benedizione di tutti quelli che hanno bisogno dei valori ma non possono definirli. Questo uomo crea valori che garantiscono per lui, per la sua efficacia ideale, lo confermano e lo appoggiano. Ogni vero valore è sublime. Questo concetto non bisogna scambiare con arroganza che si attribuisce facilmente a quelli che li crearono, cosa che succede facile, non comprendendo la differenza tra dignità fiera, grandezza e orgoglio goffo. Che peccato che noi viviamo oggi in un periodo di svalorazione di tutti i valori, a cui seguirà la trasmutazione dei valori secondo Nietzsche, profezia che ovviamente non è errata considerando lo sviluppo nihilistico di nostra epoca. I valori e misure di nostra cultura occidentale di 20 secoli si hanno trasformato sempre di più in conserve vuote venite a colto della ruggine di cui i responsabili, senza altro razionalismo superficiale che ha trovato il suo più grande intercessore in Carlo Marx. Probabilmente lui, ritenendo le rappresentazioni per l'essere proprio la cosa in sé, faceva un grave errore. Lui si lasciava dirigere da desideri mitologici e pseudo-religiosi, cosa che creava un razionalismo mezzo ideale insulso, legato al soggettivismo. Oggi questo ha mostrato tutta la sua falsità in quanto al sviluppo sociale del tutto contrario al marxismo ed in quanto alla incapacità delle teorie di Marx in prassi. Marx era una testa eminente, un economo sociale sistematico con ambizioni filosofiche, però gli mancava la cognizione plastica del genio che è necessario. per venire a conoscere profonde verità che non si può calcolare, non si può prognosticare scientificamente. Facendo questo lui è del tutto in contrario a Arthur Schopenhauer, quel filosofo senza successo pubblico a cui piaceva più la verità di sapore amaro che qualsiasi ottimismo al miglioramento del mondo, che a dir vero piace agli uomini ma non è capace di conciliare cognizioni filosofiche più profonde. Oggi siamo arrivati ad un punto dove tutto guadagna di larghezza superficiale pur senza guadagnando di profondità. Anche la tecnica, questo grande prodotto intellettuale di aiuto dell'uomo, il suo servitore sempre disposto, non è capace di ingannare sopra questa situazione. In fondo questa tecnica avanzata è solo un indizio per la povertà ideale di nostro tempo, che tenta di soddisfare le pretese di fortuna provocate dal spirito di tempo. Sempre più vasti diventano le pretese di dispersione della massa fin quando la tecnica potrà soddisfarle. Dopo 3D e irrigazione per Walkman in volume di sala di concerto, nostra psiche aspetta il knockout fisico il giorno dopo. Che cosa ci può salvare? Può darci forza morale di nuovo, farci produttivi e creativi ancora? Nelle pretese consumate dell'Occidente cristiano, nei prodotti vuoti della nostra società tecnizzata, saranno capaci di riempire quel grande nocciolo vuoto della psiche di oggi? Beh, che cosa è adeguata ad aiutarci di fuggire da quel nihilismo e consolarci etica e moralmente pur senza diventandoci ipocrita malfatte? Ora devo osservare qualche aspetto interessante. Anche oggi esistono alcune persone che vivono secondo misure vecchie e ora tradizionali, perché il loro senso comune e del loro carattere gli raccomanda avere un modo di vivere che è per vero lontano dall'attualità e non va d'accordo con l'agire degli altri, ma nonostante una ricchezza ideale di grande stile che infatti diventa facilmente vittima di certi ciarlatani per la sua base intellettuale. Per conseguenza viene abusato facile questo comportamento da quelli ciarlatani che utilizzano buone intenzioni per i loro scopi ignobili. Quante persone sincere di gran valore, con una fede ingenua e buoni talenti, lealtà e fiero, già sono stati sfruttati. Così la Iglesia cattolica ha fatto seguace della sua linea inquisitorica e reazionaria molte persone, soprattutto nel cosiddetto Siglo d'oro della Spagna, ed è almeno parzialmente colpa sua che siano morte tante persone nella guerra di liberazione contro i francesi sotto Napoleone. Quanti spagnoli nobili e sinceri ci hanno perso la loro vita agendo in idealismo sbagliato contro un avanguardismo spirituale. Così stabilizzarono la propria situazione per trovarsi di nuovo nella società antiprogressista di poi, un idealismo malinteso che attribuisce alla propria corruzione, convertendo i buoni talenti in maniera autodistruggendo contro il proprio io. Ho scelto apposta questo esempio della Spagna perché mi sembrava molto caratteristico a causa del carattere estremo di questa nazione. L'elemento cattolico in una nazione tanto pagana di carattere è esaltata, la cui gioia di vivere vacantica, melanconia profonda e resignazione spesso l'uno dall'altro si esprime nel cosiddetto cante jono, meglio conosciuto come flamenco, quella danza celebre di Andalusia, quel centro di ebollizione di antiche culture. Era utile per la Spagna solo finché si aveva dichiarato futile, cioè aveva scacciato autoritario contro i suoi propri principi. Allora trasformava trasformava la sua pretesa di autorità religiosa per la conversione al potere, in che modo l'ipocrisia perdeva qualsiasi senso. Soltanto questa rimessione in libertà di valori originali faceva possibile il secolo di oro spagnolo. Oggi è solo un insolucro di pretese passate e presente che è piuttosto ostacolante per il sviluppo ottimale della virtù di un popolo. Nel caso menzionato spagnolo, la forza impetuosa ed originale e nobile si esprime ancora in qualche fatto di simbolo e qui soprattutto nelle corridas de toro, una azione di simbolo del tutto pagana in cui l'uomo prova di superare con abilità e talento utilizzando una dura e faticosa disciplina la forza brutale del toro, che pur essendo forte di carattere e di natura bravo in ore, deve cedere dalla nobilità agile del torero, perdendo senza scopi volgari la sua vita. Non mi meraviglia che tale azione di simbolo oggi sia malfamata come barbara e irrazionale. Il nostro tempo glorifica la mediocrità e ha paura di ogni vero coraggio, di ogni vera forza e ogni prestazione sostanziosa. Valori solo vengano misurati con una scala di progresso, facendo all'arroganza che tutti i valori siano misurabili per il 100%. Facendo questo, dichiarano ogni vero valore nullo. Provano di sostituire quel che manca di profondità, calpestando tutto entusiasticamente coi piedi, ma, e non bisogna meraviglia, senza successo, tutto chiaro. È il motto di nostro tempo infilosofico. Tutti gli uomini, oramai commosso da una paura panica, unicamente desiderando una cosa, vivere in pace. Però, possiamo vivere in pace? Abbiamo potuto farlo mai? Io non credo di sì. Per conseguenza, anche la condanna a mediocrità per la situazione brisante del tempo causata dalla nuova tecnica armativa e dalla cosiddetta politica mondiale non può salvarci dall'aggressione eterna dentro di tutti gli esseri umani e della battaglia aspera per il sopravvivere. Ora la questione decisiva è come possiamo esistere con onore e dignità in una situazione in cui siamo condannati alla mediocrità. Provando a fuggirla solo corriamo il rischio di provocare la propria apocalisse. Dal mio punto di vista viviamo oggi, perdonatemi questa enfasi, in una fase del potenziamento e della autoesecuzione della volontà per l'intelletto in direzione all'apocalisse. I concetti più importanti di nostra epoca sono, da un lato, paura e mediocrità, dall'altro lato, eroismo e apocalisse. Allora non ci è mai stato tale polarizzazione di quelle due possibilità dell'essere umano. Ancora mai era così difficile la riunione di questi due concetti per l'uomo, cioè una vita basata sulla ragione vissuta con forza di carattere. La nostra epoca non è più un'epoca degli eroi, cosa del resto già spesso menzionata. Per forza deve essere una fase della ragione insulsa. Questo è anche un gran pericolo per noi del tutto all'improvviso. L'essere umano ha un bisogno francamente insaziabile dell'irrazionale, inspiegabile, per cui vede soddisfatti i suoi istinti originali affamati di vita. Se non viene soddisfatto a questo bisogno a lungo andare, l'uomo si cerca soddisfazione in altra maniera. Solo per questo diventano spiegabili i numerosi, mostruosi, perversi tentativi di distrazione del nostro tempo contrario ad ogni stimazione. La natura irrazionale dell'uomo che soffre del momento all'adempimento scarso delle sue nostalgie autodistruggenti e in cerca di un surrogato del genere di stimolanti che promettono alla loro psiche il desiderato orgasmo bacantico e distruttivo. C'è da notare questa zuppa del tutto senza sale dell'orrore piace abbastanza insipida. Beh, non voglio essere tanto irragionevole desiderandoci questo che per gli uomini di epoche precedenti era, perdonatemi questa maniera quasi cinico, il sale nella zuppa, perché questo significherebbe oggi solo autodistruzione. Questo è facilmente dimostrabile. Insomma, si può dire, il nostro tempo ha un essere diviso in se stesso. Bisogna aver cura di trasformare quest'essere di nuovo in due sessi chiaramente definibili, differenziabili. Forse la gente mi dirà, credi tu di sapere una soluzione per tal problema? Sicuro sono io solo della convinzione che non so offrire una soluzione da patente. Consigli in affari di vita sono del resto molto difficili e istruzioni per un'epoca sembrano troppo facilmente una presunzione. Per conseguenza posso soltanto offrirvi il motto che io personalmente ho scelto come obbligatorio per farmi dimenticare almeno per un poco la tendenza nihilistica della nostra epoca. Si chiama semplicemente vivere con dignità. Dignità definita come il valore appartenente ad una persona a causa del suo carattere e della sua condotta. Oggi questo è più difficile che mai, perché ora viviamo tutti la stessa sorte e qualsiasi individualismo è quasi impossibile. Noi abbiamo una tendenza alla debolezza. Che peccato che quelli pochi di noi che hanno una tendenza alla fortezza finiscano troppo spesso male. Ricevono un corno da un mondo che non conosce il tacito accordo della dignità, però se lo conosce non lo stima. Per conseguenza, quest'epoca del tutto profano non esige nessun eroismo dei armi, ma un eroismo del spirito e del carattere che apparteneva sicuramente una volta all'altro nella sua vera forma. Oggi però le circostanze lo hanno fatto assurdo. L'uomo di dignità resiste, o lo prova almeno, ed aspira a vivere una cosa per sé e per gli altri, la strada della dignità. Ho aggiunto nel testo tedesco anche una poesia, ma l'ho già letto. Sì. Wir machen jetzt eine Pause von 20 Minuten etwa. Ja, wir haben einen sehr persönlichen Beitrag geleistet. Ja. Ecco là, questo è il punto. Tu devi parlare con un po' di volontà, devi subito distinguere o parlare della volontà come fondamento, e allora cade anche la difficoltà che tu hai fatto a lui. Perché cade la difficoltà, se tu tieni distinta questa due, cade la difficoltà. Perché allora questa stessa difficoltà puoi fare la bellissima Heidegger Science Zeit, puoi fare come è possibile, il momento autentico e inautentico. Io il problema dovrei altrove, e qui appunto le difficoltà sulle indicazioni che tu dai ieri, mi pare illuminante l'idea di mettere in relazione la determinazione della volontà, simile civile del processo. Dice però che proprio lì, in quelle analisi che facevi, si vede anche la profonda diversità. Ma è molto bella quella frase che tu citavi, la cosa più o meno questa, Gedächtnis zu lassen. E questo è vero, però questo vuol dire che persiste questa volontà, si traduce in una struttura estremamente cristallina e naturale, cioè la volontà che la pone, cioè, pone il principio di identità e il principio di non contraddizione. È primo fiste. È primo fiste. 1800, sì, ma quelle sono parecchie anche, no? Sono parecchie edizioni. Che dopo lui passa il monismo, passa il monismo mistico. Cioè, un pochino. Sì, anche là si deve fare edizioni, e poi anche fare significativo di fatto, tra l'altro quello che è scritto, citare, il titolo originale, mi pare fosse De obligationibus auditorum, De verne, questo indica molto bene come la struttura, diciamo, di volontà sia estrinseca e soggettiva in qualcosa che ha un fondamento razionale. Ma è pare significativo proprio l'inizio della visione, dove ciò che viene posto sono i principi fondamentali della metafisica, il principio di identità e non interazione. Ecco, in Schopenhauer mi pare che ci sia qualcosa di completamente diverso rispetto a questa struttura cristiana. Aspetta, quella, sì, ma io però non ho preso in mano Fichte, ho preso in mano di Stimmungsmenschen, 1800, non ho preso in mano Fichte, è chiaro, della prima, io ho preso in mano di Stimmungsmenschen, quello è una cosa molto diversa, ho detto subito però. Però sai, una struttura razionale, come dice lui, sullo sfondo. Sì, cioè, è chiaro, perché praticamente questo quando lui parla c'è tutto il momento razionale, questa forza è soggettività, no? È chiaro che è soggettività. Ma c'è sempre una spinta, cioè, ovviamente la ragione non ha, non c'è niente di comune a Schopenhauer. No, aspetti, figurati, io sono... Aspetti, è chiaro. Gli aspetti che tu hai messo in luce sono veri. Sì. Su questo punto penso... Ma sì, è chiaro. Quello della scienza, sì. Quello della scienza, sì. Questo è il mio testo di mandamento al pubblico, quando ti ho scritto la scuola in Italia, in quali... E di grande quest'anno, che ti ho detto, che ti ho detto, che ti ho detto, che ti ho detto, che ti ho detto, che ti ho detto, che und meine Frage war, die Ausführung, die er gestern vorgelegt hat, das Verhältnis, die Ähnlichkeit, die Parallele, die er aufgestellt hat zwischen Fichtes Bestimmung des Friedens und der Bestimmung des Friedens, die ja in gewisser Hinsicht problematisch erscheint. Dagegen bei Schopenhauer scheint mir etwas ganz anderes zu sagen, also mindestens insofern, als wenn wir als etwas Blindes und Irrationales zugleich. Herr Kammerer, wollen Sie direkt zu dieser Debatte etwas sagen? Oder, ist das oder nachher? Eigentlich ja, nach der Vorbild des Bildes. Ja, dass Sie dann doch, also ich, nein, ich dann antworte auf seine Frage, wer so zum Bewusstsein. Ja, eigentlich ist das hier, die Unterarbeit, also auf den Nein, sagen Sie. Bitte. Danke mal. Es kommt auch auf das Ventil, auf die Beziehung von der zwischen den Schopenhauer und Fichte, aber vielleicht möchte ich ein bisschen später. Ja gut, dann wenn Sie später sprechen, dann spreche ich erst Rikunda. Ich würde eigentlich schon vorher von dem Thema machen. Ja, ich habe aber, meine Frage hat mit dem besseren Bewusstsein ja nichts zu tun, sondern es war die Frage nach dem Heiligen, der sich von der alltäglichen Lebenswelt absetze. Darüber habe ich gar nicht gesprochen, das ist unstrittig. Der Vorgang, der bei mir im Hintergrund ist, ist die alltägliche Lebenswelt, die sich von sich selbst absetzt. in der Form der Zerstörung, der Selbstzerstörung der Menschenwelt. Und nicht der Heilige beansprucht, zum Paradigma der Lebenswelt zu werden. Da haben Sie ganz recht, das wäre ganz untypisch für ihn. Er ist uninteressiert an dem, was man Lebenswelt nennt. Das ist sein Charakterzug. Sondern es ist umgedreht. Es ist die Lebenswelt, die heute zur Todeswelt geworden ist, die den Heiligen beansprucht. Nicht? Als eine wirkliche Figur, als eine Lebensform eines anderen Lebens, eines Lebens ohne Überleben wollen, eines Lebens ohne Todestrieb, nicht? Eines Lebens einfach in einem beruhigten, was man es auch immer sein mag, Zustand. Nicht? Also so rum, würde ich sagen. Deswegen gibt es da keine, nicht vom Heiligen her zu sagen, warum der in der Welt irgendetwas werden sollte, sondern es ist die Welt, die den Heiligen braucht. Nicht? Ja. So ungefähr die Heilige. Ich stelle mein Kommentar wieder mal nur so ein Angebot der Materialien. Natürlich für uns geht eigentlich Schopenhauer für das Denken. Genauso wie Kant, Schopenhauer sich selbst als Kantian bezeichnet hat, indem er gesagt hat, der Denke kann Kant Philosophie zu Ende. Aber trotzdem, wir dürfen nicht etwa zuerst einmal schon das Netz der Relevanz so zuerst mal aufhelfen, sondern wir sollten ja auch mal an dem Entwicklungsgang des jungen Schopenhauer mal gehen, in dem Zusammenhang des besseren Bewusstseins vor allem und des Films. Ich meine, vielleicht bevor es zum Problem für die Schopenhauer kommt, Herr Willi hat gesagt, es bestehe ein Bruch zwischen Fragment und dem Hauptwerk. Nur, ich glaube, auch in der Konzeption des besseren Bewusstseins bei Schopenhauer gibt es etwa mindestens vier Phasen, die durch die eindeutige, ganz klare Bedeutungsverschiebung gekennzeichnet werden. Und die muss man ja eigentlich genau differenzierter betrachten. Und natürlich, da ist es nicht mehr so nach dem Bruch aus, wie ich meine. Erstens im Jahre 1812, wo Schopenhauer das Wort zum ersten Mal das beste Weltsein trägt, da steht ja ohne Zweifel so ein Verständnis, das Ramilly formuliert hat, in die Nähe der jakobischen oder serienischen intellektuellen Anschauungen vor allem, die man auch noch anders belegen kann. Und da würde ich sagen, zwei Momente sollte man jetzt festhalten. Erstens die Erfahrung des Seins in der Welt, das dann zur Verneinung des empirischen Bewusstseins, zeitlichen Bewusstseins führt. Zweitens, wohin der Wille zum Überzeitlichen. Und das wird besonders in dieser ersten Phase des Begriffs besseres Bewusstsein stattgeprägt, nämlich der Wille zum besseren Bewusstsein. Und deshalb sagt Schopenhauer auch zum besseren Wille. Drittens aber, die dann die zwei Momente miteinander verbindet, ist ja das Moment der Konzentration, Ideenschau. Allerdings, dieses Verhältnis dieser Momente zueinander, schon kurz vor der Dissertation Anfang 1813 wie Schopenhauer die Fundamentalfrage nämlich ob die Differenz zwischen dem empirischen und besseren Bewusstsein doch eine Art von transzendentalen Schein wäre. Und in Bezug auf deutliche Bezugnahme aufkam. Und da in dieser Stimmung entsteht eine Legislation. Allerdings, wo er noch nicht ganz in den Gedanken konsequent Und nach der Deputation, etwa Anfang 1814, versucht oder Ende schon nach den 13. Versuch Zogenhauer, weil ja jetzt durch diese Kritik der metaphysischen Differenz zwischen den empirischen und besseren Bewusstsein, dass der Konzeption des besseren Bewusstseins als etwas als wir zum Absurden jetzt eingestellt worden ist, versucht er, diese gelogene Substantialität spezifisch einzuholen, im Sinne des frühen Fichten, würde ich sagen, wo er jetzt das bessere Bewusstsein zwar noch mit der Idee verbindet, aber die Idee so subjektivisch bestimmt wird, theologisch würde ich sagen. Aber diese Phase legt ja Schopenhauer ziemlich bald wieder ab. Mhm. Und Anfang 1814 kommt er dazu, diese verlorene Substanz, also Substanzlosigkeit und die gescheiterte Subjektivität zu genießen oder so seine Limite zu suchen. Und das ist das Eigentliche, da jetzt aber genannte Verzweigungen, nämlich der Wille zum besseren Bewusstsein im Sinne des Willens zum Absurden jetzt weggeht, durch diese zwei Stufen, nämlich erstmal der Wegfall der Substanzgedanken und dann der Verzicht auf den subjektivischen, theologischen Gedanken, fehlt ja dieses zweite Moment. Das heißt, in der vierten, letzten Phase des besseren Bewusstseins gibt es noch die zwei Momente, nämlich die Verneinung des empirischen Bewusstseins und das Moment der Kontemplation, die Schopenhauer jetzt in einer durchgehenden Einheit zu denken wird. Und natürlich, da muss man sehr viel ausführen, das kann ich jetzt nicht tun, aber wenn man diese vier Etappen mitgedacht hat mit Schopenhauer, da liegt es schon auf der Hand, durch den Wegfall dieses zweiten Moments des Willens zum besseren Bewusstsein, im Sinne des besseren Willens zum Übersinn, jetzt gleich zur Konzeption der Verneinungswillen kommt. Es ist eine andere Frage zwar, ob dadurch dieser Gedanke in die Sackgasse geht, würde ich das bestreiten, sondern eigentlich der Gedanke des besseren Bewusstseins und besonders die Hervorhebung des Moments des Willens zum übersinnlich Unendlichen, eigentlich gerade von der Sicht des Hauptwerkes, eine durch den Willen verblendete Haltung des Menschen ausgelegt wird. Ich sehe vielleicht nur eine Stelle vor allem Hauptwerk. Dass wir so sehr das Nichts verabscheuen, ist nicht weiter als ein anderer Ausdruck davon, dass wir so sehr das Leben wollen und nicht sind als dieser Idee und nicht kennen als eben ihn. Das ist eigentlich die Antwort auf die Frage, wie man angesichts der Unmöglichkeit des Gedanken, des sozialen Gedanken des besseren Bewusstseins, dieses dann von der neuen Position der Verneinungswillen nochmal zurückholen kann. So gesehen ist eigentlich gibt es eigentlich keinen Ruf in Schopenhauer vom besseren Bewusstsein zur Konzeption des Verneinungswillen, sondern das ist eine Konsequenz in deinem Gedanken. Und natürlich Schopenhauer hat vielleicht diesen Gedanken aber immer noch nicht ganz konsequent selber konsequent durchgeführt. Das wäre unsere Aufgabe. Jede Phase von besserem Bewusstsein die lässt sich sozusagen an die Konzeption des bei den späten Sichte, würde ich sagen, etwa in der über die Vorlesung über die Tatsache des Bewusstseins von 1811. Da kommen einige Ausdrücke, die höhere Bewusstsein, höhere Anschauung, die aber zwar bei Fichte vielleicht noch ein Moment, das analogisch zu den substanziellen Gedanken, aber das, wenn man das so sehr hervorhebt, das ist gefährlich. Ich würde eher sagen, dass so der Spätfichte weitgehend von diesen Gedanken sich befreit hat, in seiner Konzeption des höheren Bewusstseins. Und wenn Fichte sagt, in seiner Wissenschaftslehre von 1812, er spricht von der Prinzip der Reflexion als ein Blick, in dem, also ich glaube, so kann ich zitieren, in dem die Erscheinung sich selbst erscheint. Und das ist auch gleich erscheinen lassen. Und dieses Prinzip der Reflexion nennt Fichte in dieser Ausgabe der Wissenschaftslehre das Wollen. Und mir scheint es, und diese Vorlesung hat der Schopenhauer selber sehr hoch und sehr sorgfältig nachgeschrieben. Mir scheint, der Bezugspunkt zwischen der Politik und Szene eigentlich hier liegt. Obwohl ich zugegeben werde, das Verhältnis von Schopenhauer zur Bestimmung des Menschen auch sehr groß ist, dass eigentlich zwei Damen fliehen in deine Konzeption. Aber dieses Moment des späten Lichtes muss man auch da festziehen. Danke vielmals. Danke vielmals. Du bist einverstanden. Er hatte gesagt, er ist einverstanden. Er ist fach. Alcune cose che chiedo a me una risposta, perché io volevo innanzitutto esprimere il mio accordo con Mirko, sostanzialmente sono sostanzialmente d'accordo con lei, però io mi domando se non ci sia una continuità da sottolineare, qui ovviamente d'accordo, una piccola cosa, una presenza d'accento. Io insisterei più di quel che tu hai fatto sulla continuità pur nella diversità. E dico due cose. Innanzitutto. Scusami, io non ho capito di stato, ripeto. No, ma cioè volevo dire, sono d'accordo con Mirri su tutto. L'unica cosa che mi permetterei di suggerire è uno spostamento d'accento. Mirri ha messo l'accento più sulla rottura, io metterai più l'accento sulla continuità. Ah, ecco. Mettendo l'accento sulla continuità però vengo da ragione a Mirri, che alla fine proponeva di leggere in quel tal modo il paragrafo 71 del mondo. Allora, il problema mi sembra questo. Probabilmente tra i passi del Nachlass che tu non hai citato, ce n'è uno che stranamente sembra proprio la fine del mondo. Probabilmente ce l'avevi tra quelli. Ti ricordi che a un certo punto lui contrappone ascetica ed onistica. E allora lì c'è proprio le stesse cose, cioè, per la sveta questo mondo è niente, mentre invece per l'edonista è il mondo dell'ascesa. Quindi anche la coscienza migliore non ha quella esplicitazione, ecco, cioè anche qui resta sempre questo qualcosa di misterioso, questo qualcosa a cui possiamo sempre soltanto alludere. Ecco, cioè voglio dire, per riprendere anche quel che diceva, mi sfugge il nome del signore che ha parlato prima. Camata. Non c'è mai, neanche in questo momento non c'è mai l'intuizione intellettuale alla maniera che la concepiscono i romani. Non c'è sempre questo, direi, motivo di. Sì, un rimando suggestivo, cioè le forme stesse del pensiero, cioè c'è anche un uso diverso delle forme, diciamo. E questo, le forme quando vengono utilizzate sempre soltanto per suggerire, non racchiudono cioè, mai. Rimandano. L'intuizione intellettuale del primo Fichte, almeno, l'intuizione intellettuale anche di Schelling, hanno più danno senso del possesso. Sì. Qui invece dal senso, la forma usata come. Che poi, l'uso romantico sotto un certo punto di vista della forma. La forma è qualcosa che suggerisce. Quindi direi che la negatività è presente anche ai tempi della coscienza migliore. Cioè vuole sempre superarsi. C'è un rimando, c'è un rimando per il superamento. La crescita migliore è una trascendenza assoluta. La trascendenza? Per questo, per quanto riguarda l'osservazione circa la coscienza migliore. Adesso vengo all'ulteriore sviluppo di Schopenhauer. Di nuovo, secondo me ci sono gli stessi elementi. È vero che il concetto di coscienza migliore non sussiste, scusa, tu chiami migliore coscienza, fa lo stesso, metterlo prima o dopo fa lo stesso. Di coscienza migliore nei descritti successivi non c'è più, però mi pare nel paragrafo 70 del mondo c'è un'espressione molto simile, conoscenza migliore, infatti, sì. Allora questo mi porta un po' a questa idea. Cioè il momento della coscienza migliore è conservato anche qui, perché c'è un sapere in qualche modo, cioè ha la stessa negazione della volontà in qualche modo immanente, un elemento coscienziale. Questo momento è ancora più forte nei Parerga. Le immagini di Schopenhauer sono sempre tali che la negazione della volontà di Lieber non ci mette nel nulla, ci mette nella luce. Chiaro. Rispetto a voi questo momento. È chiaro. Chiaro. Sì, ma nulla è luce, però una nulla come luce, un nulla è luce, un nulla romantico, un nulla romantico che c'entra, ma non negativo. Nulla non privativo, ma non privativo, ma positivo. Come dice giustamente quel nulla che non ha niente a che fare con nulla ontico. È chiaro. Però questo nulla non è che c'è un'assenza di luce, no. Una pienezza di luce, non devi parare, cioè io credo che soprattutto anche nei supplementi al mondo, Schopenhauer molto insiste su questo momento, cioè positivizza sempre di più e quindi in qualche modo recupera il motivo della bestia bevuta. In questo senso, come dico, d'accordo con te nel sottolineare la continuità, però la tua relazione secondo me ha sottolineato dei problemi molto interessanti che scompaiono, però io non saprei risolvere. E secondo me, come già accennava anche il signore che parla prima, i nomi non me lo ricordo, ma sono disgraziati, se non si chiamano Rossi non si chiamano. Allora, Castro e Besette, niente. Comunque adesso voglio dire, il problema è un pochettino questo che tu hai sottolineato, cioè tre problemi a mio parere. Innanzitutto il problema del passaggio alla volontà. Tu hai continuamente detto appunto che la volontà è la realtà per Schopenhauer. Però attenzione, è la realtà nei confronti del fenomeno. Nei confronti della volontà che decade la realtà. Allora la vera realtà diventa la volontà. Sembra che questo tu alla fine l'abbia accennato anche se non svolto. Ma allora perché questo motivo? Oggi sentiremo Piantelli, probabilmente sono il passaggio dalla bestia delusa nella volontà delle influenze anche in viaggio. Discuteremo oggi. Io qui lo voglio porre sul piano teorico. Cioè, Schopenhauer è un pessimista, tutto sommato, no? Su questo siamo d'accordo. Ora, il problema è questo, dire, contrapporre semplicemente coscienza migliore e coscienza empirica poteva voler dire ricacciare il male sul piano puramente fenomenico in cui non è più male. Ecco la grande esperienza generale. Cioè c'è senz'altro queste influenze culturali di cui ci parlava anche Piantelli, c'è la grande influenza, secondo me è vero quello che ha detto Penzo, fitte di sotto censo, come c'è Selvin anche a mio parere, più fitte, comunque queste cose ci sono. Però c'è anche proprio questa esperienza vissuta. A un certo punto dare consistenza al mondo temporale, legando la volontà nel suo stato di affermazione. Per cui il male è reale, deve essere preso seriamente. È reale, ma non della realtà ultima, è tutto quello che non e quindi è fenomeno. Allora, appunto, nei supplementi al mondo, nella famosa epifilosofia, dice quella frase famosa, il mondo non esaurisce le possibilità dell'essere. Quindi è reale, ma non è la realtà ultima. Allora, questo spiega, però questo apre due problemi grossissimi, a mio parere. Uno, e tu l'hai accennato, questo io penso che la ricerca futura su Schopenhauer su questo punto debba misurarsi, il problema delle idee. Credo che sia uno dei punti più tormentati. La letteratura è pochissima, su questo punto credo sia un punto di indagine, perché effettivamente queste idee, cioè la possibilità di un'obiettivazione della volontà che non sia lacerazione. Perché se noi leggiamo il secondo libro sembra che la volontà come si obiettivi sia lacerazione, quindi invece c'è la possibilità. Quindi questa è secondo me una grossa ricerca. Un secondo punto che la tua relazione può suggerire, che secondo me è anche un punto su cui la Forschung su Schopenhauer deve deve in qualche modo misurarsi, è il problema della ragione. E qui vengo anche alle discussioni un pochettino che ci sono state con Volpi e con Camacho, stavolta non sono il problema della ragione. Cioè, in Schopenhauer, talvolta noi, Schopenhauer era razionalista, tutti quanti diciamo Schopenhauer razionalista, però attenzione, anche su questo punto sussistono delle ambiguità. In uno degli ultimi paragrafi del mondo, disgraziatamente non me lo ricordo, quando Schopenhauer pone il problema del perché si giunga alla negazione della volontà di vivere nell'uomo e non negli animali, nel mondo animale non si giunge, dice ma perché l'uomo ha la ragione e può rappresentarsi la totalità. Sì. Allora, paragrafo 63. 63. Qui la ragione è una funzione positiva, non è più quella. Sì. Non solo, ma se poi si riguarda il primo libro, e il commento che al primo libro è fatto nei supplementi a proposito del bisogno metafisico, si vede che il bisogno metafisico è frutto di razionalità, al punto che quasi sembra che la razionalità sia capace di una considerazione disinteressata del mondo. Allora, tutto questo ci porterebbe probabilmente a un secondo tema, che secondo me di nuovo la ricerca schopenhaueriana, su cui di nuovo la ricerca schopenhaueriana dovrebbe esercitarsi, in quello che, del posto che la ragione ha in Schopenhauer. Il Schopenhauer semplicemente razionalista forse non basta, ma come già parlato proprio di soltanto no, no, è fatto benissimo. Brevissima, e la cosetta brevissima che volevo dire è quella del Fichte, che secondo me che rimandi diciamo alle forbesnette agli esseri di Schopenhauer, che Ibsen ha editato, possono portare effettivamente dei rafforzamenti alla sua tesi. Però la sua tesi mi sembra che sia svolta soprattutto rispetto all'ultimo film, mi sembra che sia portata la vicinanza a Schopenhauer, l'avresti più ben capito su questo. No, proprio con l'800, proprio il bestiolo. Con l'abbandono delle tesi prime della idealità dell'assoluto nella dottrina della scienza. Verso lui, quando va verso la perché allora l'ultimo quinto effettivamente c'è un qualche rapporto con Schopenhauer, almeno su questo punto. L'instaurazione di una dialettica che rimanda una trascendenza mai completamente assarrabile. Ecco. Però, e qui forse dare ragione a Volpi, è una dialettica e Schopenhauer. C'è questa forza, c'è queste suggestioni. Sì. Ma questa dialettica è vicina un po' come Jaspers, il concetto di confine? Sì. Cioè questa certo trascendenza. Sì, c'è un momento dialettico di questo tipo. Questo momento dialettico, no? Momento dialettico. Va bene. Io grazie, benissimo, hai parlato bene. Adesso c'è. Sei tu? Ma nel caso, scusa, ma nel caso che almeno gli interventi di richiesta di risposta. Ma forse no, ma sono detto che ero d'accordo con lui. Sì, era d'accordo. Praticamente sta sentito già la sua. Sì, vieni, si parla, parla. Non ho capito, tu devi parlare adesso rispetto a lui. Sì, arancia. No, ma se è breve aggancia. Dai, aggancio, fallo. In questa dimensione, aggancio al concetto di pessimismo, al concetto di volontà come determinatrice nell'ambito della filosofia del pensiero, diciamo. Rileggendolo e approfondendolo, non si può pensare che non sia nel suo ambito, quello Schopenhaueriano, una visione non pessimismo come di dimensione al nulla, quindi al negativismo, e con pessimismo come mancanza di fiducia nella ragione, pessimismo come eliminazione della delimitazione dell'individuo, ma piuttosto come pessimismo che recupera l'ottimismo dell'individuo. Quindi il pessimismo ce l'ha con te. In una visione di contraddittorietà nei confronti dell'ottimismo dell'uomo nell'ambito sociale. Ma sostanza, pessimismo, come rifiuto della dimensione del sociale, della dimensione dello storico, e come recupero dell'ottimismo dell'individuo, e come recupero del senso del meglio dell'individuo, come recupero del senso della valorizzazione integrale dell'individuo nella sua dimensione totalitaria. E con una dialetticità interna che è comunque l'individuo, non lo supera. Ecco, là dove si parlava di razionale e irrazionale, il panico per me di Schopenhauer si pone nella dimensione del misticismo e nella dimensione dell'ateismo nel contempo. Un misticismo che elimina la proiezione nella trascendenza, nell'ultraimmanenza, per il recupero di un misticismo. Quindi una dialettica individuo-individuo, individuo-misticismo, una dialettica individuo, eliminazione della trascendenza, e recupero della trascendenza non nell'immanenza, ma nella profonda individualità, nella profonda matrice della volontà, concepita come componente risolutrice e realizzatrice, recuperatrice dell'individuo. Era rivolta a te. È complesso questo intervento che probabilmente avrebbe richiesto uno svolgimento per capire tutti i punti. Sì. Io tutto quel che posso dire è la concezione che io penso che quella sia di Schopenhauer del pessimismo. Io penso che la radice pessimistica di Schopenhauer, la radice pessimismo di Schopenhauer sia nella morale, nella maniera che intende Schopenhauer, non nella maniera corrente, naturalmente. C'è un passo su cui non so sempre che sia richiamata l'attenzione dei parari, in cui Schopenhauer dice che il vero anticristo è colui che nega il significato etico del mondo. Mm. È uno dei unici filosofi laici a parlare dell'anticristo. Il tema dell'anticristo è un filosofo religioso. E tra l'altro questo passo è proprio uno di quelli su cui Nietzsche costruisse il suo tema dell'anticristo. Quindi una cosa. Comunque, il punto fondamentale è questo. Secondo me il pessimismo significa impossibilità del yadavin al mondo, del dio di sì al mondo per ragioni morali. Solo questo. Tutte le considerazioni eudemologiche, tutte queste cose qua, secondo me, c'entrano poco. E' questo fatto fondamentale... Sì, ma non so, io sì. Non conosco bene, chiaro, se posso... No, che dico sbagliato, ma insomma... No, volevo dirti, cioè, va bene morale, ma questo pessimismo e la prova morale è qui che io la vedo ambigua, come la libertà sì. Morale. Cioè, non è morale... Morale è qui... Cioè, se è pessimista riguardo al mondo, ma quindi però perché vuole praticamente mettere sempre più in luce il momento dell'autocoscienza, perciò diventa ottimista. Ma la morale... Cioè, è pessimista secondo Quid, non Simplicite, questo volevo dire. Cioè, pessimista secondo cioè, il mondo com'è? Se vuoi io potrei anche dire che la tesi tante volte avanzata, non dico la tesi di Bazzardian, Schopenhauer ottimista, come esagerazione, però la tesi tante volte avanzata, per esempio da Martinetti, Schopenhauer pessimista immanente e ottimista trascendente. Se vuoi questo, forse per caso volevo dire. Allora direi che il pessimismo di Schopenhauer sia un pessimismo immanente, a cui si sovrapponga un ottimismo trascendente, se vogliamo dirlo adesso. Sì. Però c'è questo grande motivo di Schopenhauer, cioè l'impossibilità di un viaggiare nel mondo immediato. Insomma. No, il mondo non può essere accettato. La sofferenza è male, il mondo è peccato, è colpa. E noi che cerchiamo di nascondere. Adesso per quel che riguardava il dover essere, senz'altro in Schopenhauer c'è una critica al dover essere di Kant, e tu ieri l'hai ben enunciata e l'hai enunciata anche stamattina benissimo Mirri. Però c'è un senso più profondo forse, il recupero di questo senso sul piano esistenziale, il tema del Durchschnitt, no? Della colpa primordiale. Quindi direi che sì, se per morale si intende la morale come tu ce l'hai descritta ieri, come anche venuta fuori in certe battute, allora senz'altro. Io qui morale intendo qualcosa di più profondo, insomma, qualcosa che deve essere tradotto sul piano esistenziale. Cioè, indubbiamente sì, la critica al Zola in Kantiano di Schopenhauer può anche avere la sua continuità in Nietzsche. Secondo me ci sono proprio due alternative, può anche avere la sua continuità in Nietzsche, però può essere invece appunto svolge nel senso più alto di cui tu parlavi l'altra volta, no? Nel punto in cui si recupera questo momento di positività. Quindi non so adesso se ho espresso sì, sì. Una domanda, comunque sai, da quel che mi pare, perché l'intervento è stato molto complesso, però da quel che mi pare c'era anche nella sua affermazione l'idea di tratta di un pessimismo immanente che lascia in qualche modo, in questo punto penso di essere d'accordo, parlando troppo. Ma... Grazie, no, qui mi arriva un biglietto dei nostri organizzatori che l'autobus parte alle 12:30, perciò che il ciclo buttati via, fatto 12:30, perciò praticamente allora se tu sei però così gentile di essere brevissimo, perché altrimenti dobbiamo andare a piedi. Se sei breve? Das kann ich mit aufnehmen. Ich mache schon vor Jahren eine Sammelgespräche von Nietzsche, Schopenhauer Bücher auch. Und ich schreibe den. Ja. Es hat ja sowieso kein Sinn für uns Deutsche, wir verstehen natürlich kein Wort, ne? Ja. Aber auch. Molto, molto breve. Anch'io volevo segnalare come nei Parerga c'è un recupero di molto. Parecchio della migliore coscienza, no? Però volevo chiedere al professor Mirri se egli ha una qualche spiegazione, chiarimento, in riferimento al perché questo concetto di migliore coscienza scompare, o diremo si attesa moltissimo, e perché soprattutto inserisce il discorso del l'intelligenza. Ecco, questo è il punto, ci sono dei motivi, ecco, i motivi, non so, se ne possono forse ipotizzare nei parecchi, uno si collega forse anche al cristianesimo, uno si collega al pensiero indiano, però ho l'impressione che il pensiero indiano sia in gran parte contemporaneo a questi appunti, al Nanclas di cui ci siamo occupati. Scusami, devo fermarti, stavolta ho detto cattivo, certo. Perché mangiare certo. È fondamentale, devine su pancia. Non potrebbe essere un motivo polemico con l'ottimismo cristiano, nel senso di verificare sulla stessa tradizione cristiana quello che dice San Giovanni, e cioè che il mondo è già condannato e il principe di questo mondo è il demonio, e in fondo è il rifiuto del mondano, facendolo vedere attraverso il bile che è negativa, che è la causa del male, no? Come questo elemento di demoniaco, di negativo, cioè di far vedere a Bille il mondo, la polemica con Bille, è tutto quello che è. Grazie, oggi pomeriggio è altre volte te heute Nacht. Ein Moment! Heute Nachmittag haben wir Piantelli, l'Oriente, Vedanta, Po, India, Piantelli. Heute Nachmittag, ein großer Interview, großer Professor von Torino, Piantelli. Heute Nachmittag. Er spricht auf Englisch. Ja, er spricht auf Englisch. Cimino, scusami se perché dovevo scompare, ma tanto siamo amici. Sì, noi ci ripetiamo. E te, non fatto bene? Sì, siamo proprio... Non ho fatto niente. Tu hai fatto bene. Sì, forse sì, ma io credo che il motivo fosse molto più semplice. Cioè Schopenhauer, quando ha cominciato a costruire, aveva detto prima, quando diceva, ma come il pensiero di Schopenhauer è fondamentalmente asintematico, è possibile. E quando lui ha cominciato a costruire il suo sistema, ha avuto paura di rompere la coscienza. E allora io credo, ha voluto cercare l'unità, è vero, della coscienza, senza pensare che tra coscienza reale e coscienza illusoria duplicità non c'è, è vero, dualismo non c'è, duplicità sì, ma non dualismo, è vero. E allora lui ha cercato il momento unificatore di questa duplicità, eccetera. No, quindi non si doppia poi, perché diventa la coscienza la negazione del mille.